Der italienische Künstler Maurizio Cattelan hat auf der diesjährigen Kunstmesse Art Basel in Miami, einer der größten Kunstmessen der Welt, mit einem neuen Kunstwerk für Schlagzeilen gesorgt. Nach eigenen Angaben sei der Künstler bereits ein Jahr vor der Kunstmesse auf diese extravagante Idee gekommen. Auf der Art Basel in Miami kam es durch das neue Kunstwerk von Maurizio Cattelan zu einem Eklat. Die Installation Comedian, die aus drei an der Wand befestigten Bananen besteht, erlangte bereits in den ersten Stunden nach der Eröffnung der Messe einen legendären Ruhm und avancierte in kurzer Zeit zu einem der meistgeteilten Fotos in den sozialen Netzwerken. Auf diese Art und Weise lenkte er die weltweite Aufmerksamkeit auf Cattelans Arbeit und nutzte sie gleichzeitig für seine eigene Kunst. Das anwesende Publikum reagierte begeistert, doch die Mitarbeiter der Galerie, die für die Ausstellung verantwortlich waren, konnten der Performance nur wenig abgewinnen.